Das Bild zeigt die Gedenktafel für die Fackel am Haus Wien 3, hintere Zollamtstraße 3, wo die Druckerei von Jahoda und Siegel war, die arisiert wurde. Karl Kraus hatte dort jahrelang seine Redaktion und den Verlag. Dem Autor von »Die letzten Tage der Menschheit« und »Die dritte Walburgisnacht« Karl Kraus war es erspart geblieben, ein Shoah-Opfer zu werden. Er starb vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Er war immer Kriegsgegner und Kämpfer gegen den Hetzjournalismus. Hier wohnten Helene Jahoda, Kauffrau. Sie war Eigentümerin der Druckerei Jahoda und Siegel. Der Betrieb wurde arisiert. Frau Jahoda gelang die Flucht. Ihr Schicksal ist uns unbekannt. Jenny Ansbach, Hausfrau. Sie konnte flüchten. Ihr Schicksal ist uns unbekannt. Jakob Brandweiner, Reisender. Ihm gelang die Flucht. Sein Schicksal ist uns unbekannt. Julie Eibenschütz, geboren 1858, Hausfrau. Wurde nach Wien 2, Malzgasse 7 zwangsübersiedelt. Am 20.06.1942 ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und dort am 12.09.1942 ermordet. Maurice Hammerschlag, Agent, gestorben am 13.10.1938. Mindel Hammerschlag, geboren 1872, Kassierin. Zwangsübersiedlung nach Wien 2, Pfeffergasse 1, gestorben 14.02.1941 durch Selbsttötung. Anneliese Hostowski, geboren 1933. Anneliese wurde in ein unbekanntes Lager deportiert und überlebte. Pauline Hostowski, geborene Jahoda, geboren 1902, Hausfrau, wurde in ein unbekanntes Lager deportiert und überlebte. Richard Hostowski, geboren 1892, Beamter, wurde in unbekanntes Lager deportiert und überlebte, gestorben 1953. Maria Jelinek, geboren 1893, Kauffrau. Sie wurde nach Wien 2, Rembrandtstraße 5, zwangsübersiedelt. Am 11.01.1942 wurde Maria Jelinek nach Riga deportiert und hat nicht überlebt.